in Ferien zum Beispiel. Denn sie hatte Angst, dass ihre Welt und die Menschen, die Gegenstände, die Kümmernisse darin, ohne ihre ordnende Hand nicht überleben würden. Was um Gottes Willen würde in ihrer Abwesenheit mit Cornelius geschehen? Oder den Socken von Cornelius? Oder mit Claras Bronchitis? Oder dem Staub auf den Fenstersimsen? Aber durch ihre Festnahme war sie sozusagen zum Opfer geworden. Und so war sie befreit von den täglichen Verpflichtungen. Zum Beispiel hatte sie immer ein wenig Gewissensbisse, am helllichten Tag Karten zu spielen, ebenso wie sie sich nie den Luxus einer Tasse Kaffee oder eines Kinobesuchs gestattete, ehe sie nicht ihr Bestes getan hatte, um ihre kleine Welt vor Ungemacht zu bewahren. Aber jetzt, als sie in der zerfallenden Fabrik umherging, dachte sie, das Recht auf die Frivolität eines kleinen Kartenspiels stünde ihr zu. Fehlt dir was? Ich blute zum ersten Mal. Kann ich dir helfen? Es ist ein wunderbares Gefühl. Jetzt kann ich heiraten. Tja. Wie heißen Sie? Elsa. Und du? Marischka. Oh, Marischka. Das ist ein hübscher Name. Ich bin nicht jüdisch. Nein? Wie beweist man, dass man nicht jüdisch ist? Ja, hast du keine Papiere? Nein. Ja. Wenn du ein Junge wirst, könntest du ihnen zeigen, dass du nicht beschnitten bist. Was ist das, beschnitten? Ich bin kein Junge. Nein. Wo bringen Sie uns hin? In die Schweiz. Luxushotel. Frühstück im Bett. Eier im Glas. Schinken. Orangenmarmelade. Können Sie mir eine Geschichte erzählen? Eine Geschichte. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder. Nein, ich meine eine richtige Geschichte. Och, ich war nie gut im Geschichten erzählen. Aber wie wär's mit einem Kartenspielchen? Um Geld? Natürlich. Juden bescheißen? Nein, ich spiele ehrlich. Ich spiele gut. Komm, komm, teil aus. Mhm. Sie sind gemischt und jetzt hier, ja, gut. 7. Danke. Du fängst an, ja? 7. Dann kommt die 8. 9. Dann sage ich 10. Das glaube ich nicht. Dann guck nach. Oh, ich hab dir doch gesagt. Ich spiele ehrlich, ich spiele gut. Erinnern Sie sich? Woran? Als wir uns das nächste Mal trafen, 10 Jahre später. Oxford Street, London. Es regnete. Nein. Elsa? Ja. Marischka. Wer? Erinnern Sie sich nicht? Charva. Deportation. Kartenspielen. Kartenspielen. Ich blutete zum ersten Mal. Ja. Marischka. Ja. Das Kartenspielchen, ja. Wie geht es Ihnen jetzt? Gut, gut. Und Ihnen? Oh, auch gut. Ich habe 2 Kinder. Schön. Mein Mann ist Künstler. Er macht Grabsteine mit Engeln und so. Sie leben jetzt in London? Ja, mit meinem Sohn. Er ist auch Künstler. Und was macht er? Er erzählt Lügen. Oh. Ja. Sie hatten eine schlimme Zeit, was? Ja. Sie auch. Als es vorbei war, wog ich 20 Kilo.